Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Wir haben es geschafft. Alle sind wieder da. Alle sind aus dem Urlaub zurück. Jetzt dauert es bis September, dann bin ich im Urlaub. Aber bis dahin haben wir zumindest keinen Urlaub mehr. Das ist ja auch schon mal was. Ja, wunderbar. Da könnt ihr euch drüber freuen. Und wir eröffnen die Folge mit einem Zahlenfakt, der noch von letzter Woche übrig ist, weil wir eigentlich ja letzte Woche auch aufzeichnen wollten. Und deswegen hat den nicht Marcel ausgesucht, sondern ich. Das muss ich jetzt in Gegenwart des Zahlenmeisters quasi meinen eigenen schäbigen Zahlenfakt jetzt vortragen. Genau, und es geht um SCP-332. SCP steht für Special Containment Procedures und ist ein Wiki von Menschen, die Spaß daran haben, wie sollte man es ein bisschen beschreiben, so Akte X-mäßige Phänomene zu beschreiben, die natürlich nicht wirklich existieren, aber die sie sich sehr elaboriert ausdenken. Und jedes dieser Phänomene bekommt eine Nummer zugewiesen und eben das Kürzel SCP. Und das das Phänomen 332 ist die Kirk Lonwood High School Marching Band, die wohl auf in Abständen irgendwo erscheint, dann Musik spielt und wie der Rattenfänger von Hameln dann andere Leute irgendwie für diese Marching Band rekrutiert, die dann mit ihnen wieder verschwinden, wenn sie wieder ihr Werk getan haben. Ist das dann schon Fanfic? Ja, sozusagen Fanfic Boys. Die Frage ist Fanfic wovon? Ja. Von welchem? Also jein, es ist schon so ein bisschen Fanfic von einem. Dem Universum, von in dem diese ganzen Call of Cthulhu, Delta Green Rollenspiele spielen, so ein bisschen Mythos angehaucht. Also es hat vor allem so kollaboratives Ideen-Dings, Fanfic-Dings. Also es gibt kein Original sozusagen, aber alle schreiben Fanfic. Mhm. Ist das dann noch Fanfic? Ja, das ist die große Frage. Wenn es kein Original gibt. Ja. Ist das denn noch Fanfic? Ist das noch Independent? Dazu kommen wir heute nicht. Und ist 50 Shades of Grey Fanfic? Oder was ist das dann? Ja, ja. Wir dröseln jetzt nicht auf, was die verschiedenen Fics stehen da. Ich empfehle SCP jedem, der zu viel Zeit hat und vor allem allen, die irgendwie selbst Horrorrollenspiele spielen, Game Mastern vor allem, weil da einfach total nette Anregungen drin sind. Definitiv. Ich habe letztens ein Computerspiel gesehen, das hat auf irgendeinem SCP basiert. Vielleicht haben wir das auch hier vorgestellt, wo es um den verwünschten IKEA geht. Wo irgendwie so ein endloser IKEA, der irgendwie von seltsamen Wesen bevölkert ist, quasi irgendwo erscheint. Also da ist viel Spaß zu finden. Ja, ich habe, mir geht immer noch ein SCP nicht aus dem Kopf von einem Video von einem Basketballspiel, das jedes Mal, wenn du es anschaust, sich ändert. Und die Teilnehmer von dem Video, die Teilnehmer von dem Basketballspiel merken mit jedem Mal abspielen, dass sie in diesem Video gefangen sind für immer und fangen dann an, Kannibalismus zu betreiben und rituellen Mord zu begehen aneinander. Ich glaube, Nummer 583 ist das für jemand, der... Naja, die große Frage ist doch, ob der Gorilla beim 20. Mal eine Banane ist. Nee, es ist nicht 583, verdammt. Es gibt zu viele Videobänder. Wer sehr sich übrigens für den IKEA interessiert, das ist SCP-3008. Oh Gott, jetzt hast du mir den Zahlenfakt für die Folge 3008 weggenommen. Ja. Damn. Gut, lass uns zu den News überleiten. Es sind nämlich tatsächlich in den letzten Wochen, in denen wir nicht da waren, sind wir einmal ausgefallen oder zweimal? Ich kann mich gar nicht erinnern. Egal, auf jeden Fall sind Dinge passiert. Unter anderem hat Apple ich glaube, vorgestern angekündigt, dass sie alle Mitarbeiter mit One Password ausrüsten. Ich finde es total lustig, wenn man so die Kapitelmarke anguckt, die du da geschrieben hast, weil in der heutigen Internetsprache sieht es halt aus wie Apple rüstet Mitarbeiter mit einem Passwort aus. Ach so, mit einem Passwort, ja. Ja, da bietet sich ein Passwort hierfür an. Aber ich habe die Meldung nicht näher verfolgt, aber sie klang auf den ersten Blick für mich total unsinnig. Erklär mir das mal. Es gibt doch den Schlüsselbund. Warum braucht man ein Passwort? Also das ist eine gute Frage, warum Apple da auf einen externen Anbieter setzt. Aber andererseits ist OnePassword halt einfach auch die bessere Lösung, wenn man ehrlich ist. Also kann man halt viel besser suchen drin. Man hat viel besser Zugriff auf seinen ganzen Kram. Man kann irgendwie Favorites definieren. Und hat halt irgendwie auch so ein bisschen Cloud mit dran, die halt nicht einfach nur zwischen Geräten synkt. Warum Apple jetzt nicht auf Hauslösungen setzt, sondern OnePassword lizenziert, das ist sicherlich noch eine Frage, die man dann stellen kann. Gerüchte halber stand dann auch im Raum, dass Apple das quasi so jetzt Probe fährt, bevor sie es dann kaufen. Aber mittlerweile hat sich da Agile Bits, die ja OnePassword herstellen, zu Wort gemeldet und gesagt, nee, eine Acquisition steht nicht zur Diskussion, wir bleiben independent. Und ja, insofern, sie haben einfach einen riesigen Kunden an Land gezogen und das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil ihrer Kunden, sind jetzt wahrscheinlich Apple-Mitarbeiter, also hier 123.000. Ich finde es schön, wenn Apple-Mitarbeiter mal Third-Party-Software benutzen müssen. Da kann man sich sicherlich auch, ja, da sieht man so, was gut ist und was nicht so gut ist. Naja, früher gab es ja diesen Deal, dass man als Third-Party-Software-Hersteller quasi bei Apple auf einen Server quasi eine Lizenz legen konnte, die dann umsonst war für Apple-Mitarbeiter. Und dann haben die quasi die Software sich da geholt. Und ich kann mich gut erinnern, das war für SAP Easy Edit dann auch immer so ein Ding. Ja, wo wir bei Apple sind? Seid ihr noch da? Ja. Ah, gut. Wo wir bei Apple sind? Es gibt neue MacBook Pros. Yay. Yay. Ganz überraschend gestern. Ja, so überraschend, dass ich es erstmal überhaupt nicht mitbekommen hatte. Ja. Also ohne die Fanboys im erweiterten Sinne hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht mitgekriegt. Ja, wir haben gestern noch drüber geredet, wann und ob denn die neuen MacBooks kommen. Und dann waren sie quasi Stunden später auch schon da. Hat es geliefert. Ja. Ja, sie sind wieder erwarten, schneller und größer und breiter und alles. Teurer? Weiß ich jetzt gar nicht. Sind sie teurer? Ich weiß nicht, ob sie teuer sind. Sie sind aber momentan echt arschteuer. Ja. Und das Schlimmste sind die SSD-Preise. Ja, also man kann das Ding halt jetzt auch sogar auf 4 Terabyte aufblasen. Und wenn man dann das teuerste MacBook Pro sich kaufen möchte, zahlt man, glaube ich, knapp $7.000. Aber das ist jetzt natürlich auch das rechts oben Modell oder rechts unten, je nachdem, wie man es da. Es sind nur die Modelle mit Touchbar abgedatet worden. Genau. Also die kleinen Mac Pros ohne Touchbar nicht. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und alle, die irgendwie darüber geklagt haben, dass sie zu wenig RAM haben mit ihrem MacBook, weil sie irgendwie 22 Docker-Container laufen lassen müssen, weil sie irgendwie Node.js-Entwickler sind oder so, die können sich jetzt auch freuen, weil man kann jetzt 32 oder 64, ich weiß gar nicht mehr, hab schon wieder verdrängt, was die Neuerung war. Ich glaube 32 statt 16. Und es gibt mal wieder ein neues Schmetterlings-Keyboard. Ja. Dass es leiser sein soll. Ah, okay. Ich werde in der Arbeit immer verarscht für mein lautes Keyboard. Ich mag laute Keyboards, wenn ich sie selber benutze. Ja, was außerdem neu ist, ist, dass der DDR4-RAM jetzt quasi auf voller Geschwindigkeit läuft und nicht mehr gedrosselt ist. Was aber halt auch bedeutet, dass, also vorher war das ein Low-Power-DDR3-RAM. Jetzt ist es ein Full-Power-DDR4. Das aber auch bedeutet, dass es mehr Strom verbraucht, was wiederum dadurch ausgeglichen wird wahrscheinlich, dass die eine leicht größere Batterie haben. Mhm. Ja, ab wann verfügbar? Oh, du fragst Sachen. Ich denke mal so ab jetzt. Also ich bin ja gerade aus München nach Berlin heimgefahren und vor mir saß jemand mit einem halb kaputten Samsung-Notebook, das so in der Mitte irgendwie im LCD einen Sprung hatte und alles links vom Sprung war gelb und alles rechts war normal. Und dann hat er mit diesem kaputten Samsung sein neues MacBook Pro bestellt. Fand ich auch sehr lustig. Ah, schön. Na gut. Und dann hat er noch Inkognito-Browser aufgemacht und geguckt, ob er sich bei McKinsey bewirbt. Ja, aber interessant. Mit Inkognito-Browser. Wobei, das ist ja eigentlich lustig, aber gar nicht so lustig. Da gab es ja letztens eine Story von einer anonymen Story, die auf Twitter gepostet wurde. Ja. Über eine Flugzeugromanze. Ja, sogenanntes Plane Bay. Oh. Right. Und tatsächlich haben Leute mit den wenigen Informationen, die da rausgegangen sind, die anonymerweise in der Geschichte genannten Personen ermittelt und den Mann gefeiert und die Frau geharasst. Ja. Das ist ja auch, also ich finde das krass, wie heutzutage auch so diese Verbindungen sind und dass du dann auf Google gehen kannst und rausfinden, wer das ist. Ja, also ich hoffe, dass jemand, der sich vielleicht bei McKinsey bewirbt und gerade ein neues MacBook gekauft hat, dass das noch nicht als identifizierendes Merkmal reicht. Ja, ja. Aber vielleicht reicht es in 20 Jahren. Das ist vielleicht. Ja auch das Witzige am Netz, dass du dass private Informationen auch durchaus in Zukunft dann nicht mehr privat sind, weil die Algorithmen gut genug sind, das einfach so rauszufinden. Ja. Gestern hat mir einer gesagt, bitte in E-Mails nichts Negatives über den Datenschutz schreiben, weil wenn jemand kommt und alles beschlagnahmt, dann lesen die E-Mails immer zuerst. Aber warum Negatives für den Datenschutz? Könnte sich beleidigt fühlen? Das weiß ich nicht genau. Das haben sie nicht näher ausgeführt. Ich habe gesagt, okay, ich bin sowieso... Wie ist das mit Podcasts? I don't know. Das Interessante ist, dass ich in sehr sorgfältig vorsichtig bin, was ich in E-Mails schreibe und da ganz gut aufpasse und Sachen, die irgendwie schwierig sein könnten, immer mündlich mitteile. Ja. Aber hier im Podcast habe ich so gut wie keinen Filter. Alles wird aufgezeichnet. Was? Das sagst du mir jetzt? Ja, ja. Aber, also, Hast du mein Einverständnis dafür, dass ich... Okay. Das ist schon auch einer der Gründe, warum ich meine Accounts öffentlich gestellt habe, weil es für mich einfach diese Last da immer zu unterscheiden, wie öffentlich ist jetzt dieser Account, also gerade Facebook. Und wenn ich weiß, es ist öffentlich, dann weiß ich auch, dass ich aufpassen muss. Du hast keinen Dark Twitter Account, oder? Nee, ich habe keinen Dark Twitter Account. Vielleicht. Ich habe einen Zweit-Account, aber der ist thematisch und nicht dark. Ja. Twitter hat übrigens Accounts jetzt gelöscht. Ja, Fake-Accounts. Ja, stimmt. Aber sind das Fake-Accounts? Nein. Also ich hatte gelesen, das sind Accounts, die gesperrt wurden und nicht wieder entsperrt. Genau. Also da hat sich niemand drum gekümmert, die zu entsperren. Und die hat er dann, die wurden gelöscht. Also ich habe irgendwie auch 200 Follower verloren oder so. Ich habe 50 verloren. Deine 50 Fake-Follower hast du. Ja. Ich muss mal 80, gucken, wie viel ich verloren habe. 80 oder so. Ja, da muss ich auch so an ein paar Twitterer von vor ein paar Jahren denken, die dann irgendwie aufgehört haben zu twittern. Das ist immer ein bisschen schade, dass man auch gar nicht mehr weiß, wer waren das. Ja. Jetzt gelöscht, weil Fake. Ja, Fake ist die nächste Meldung nicht, auch wenn sie sich ein bisschen abenteuerlich anhört. Photoshop, und zwar die volle Version von Photoshop, soll in naher Zukunft auf dem iPad landen. Genau, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Der Artikel, der verlinkte, sagt 2019, das ist aber Gerücht. Finde ich interessant. Ja. Bin gespannt, wie sie das hinkriegen. Vielleicht ist es ja auch mal ein Anlass, Photoshop neu zu schreiben. Das wäre auch... an der Zeit. Ja, ja. Was ich allerdings lieber drauf hätte, wäre Illustrator als Vollversion. Ja, da kann ich dir vielleicht später helfen. Ja, genau. Aber also interessant wird es auch sein, wie das Geschäftsmodell ist. Ist das dann auch für Cloud-Mitglieder, also Adobe Cloud-Mitglieder, einfach runterladbar oder wollen sie da extra Monitor favorisieren. Ja, das ist spannend. Der Artikel, den wir verlinken, geht davon aus, dass man eben eine Creative Cloud Subscription braucht und die dann reicht. Aber mal sehen, ob das tatsächlich auch eintritt. Ja, als nächstes haben wir auf der Liste Trism 2. Das passt ja irgendwie gerade zum 200 Jahre App Store Jubiläum. Ja, muss ich jetzt, also haben wir nicht letztens drüber geredet über Trism 2 oder war das in einem persönlichen Gespräch mit irgendwem? Ich glaube, es war persönlich, aber ich weiß es auch nicht mehr, was wir im Podcast sagen und was wir persönlich sagen. Aber es ist so lustig, weil ich hatte erst vor 2-3 Wochen mal über Trism 2 gesprochen und ob das denn nicht erschienen wäre. Schon. Ich glaube, dass wir über Trism und Trism World und Trism 1 geredet haben. Ja, das kann okay. Gut im Podcast gewesen sein. Und jetzt tatsächlich ist die Meldung raus, es ist Trism 2 erschienen und zwar mit dem ganzen Bullshit, den der vor 4 Jahren angekündigt hat. Oh. Also mit der Hub-Welt und dem ganzen Schmarrn, den man wirklich für dieses Spiel nicht braucht. Insofern ist auch die Touch Arcade Kritik nicht ganz so überschwänglich, weil es hat sich wohl spielmechanisch jetzt nichts so weit interessant entwickelt, dass das noch modern wäre, das Spiel. In dem Zusammenhang kann ich gleich auch nochmal Touch Arcade rügen, denn seit die ihre Webseite umgestellt haben, habe ich wirklich überhaupt keine Lust mehr da zu gucken. Ich muss mich so zwingen, also optisch umgestellt haben. Früher habe ich einfach gerne drauf geguckt, was gibt's denn so neu? Und ja, jetzt fällt es mir wirklich schwer. Ja, es sieht halt irgendwie auch sehr 0815 aus jetzt einfach und unübersichtlich. Ja, und unübersichtlicher, finde ich, als vorher. Also vorher war es halt mit einem Blick siehst du halt so die Icons, weil welche Spiele sind besprochen und jetzt ist halt viel Scrollerei und viel wenig. Allein die Thumbnails der Spiele finde ich ganz ungeeignet, um zu entscheiden, was interessiert mich und was nicht. Naja. Aber in der Community kam das wohl gut an. Vielleicht noch ein kleiner Kontext zu Trism 2. Trism war eins oder das erste erfolgreiche oder der erste Indie-Hit auf iOS. Also das erste Spiel, wo so diese Goldgräberstimmung begann mit nice. Jeder kann es schaffen. Was hat das gekostet? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich habe hier bei der Touch Arcade Review einen Tweet, wo der Entwickler Raven Zachary bragt, also stolz verkündet, dass er seit dem 11. Juli, ich weiß gar nicht, wann der App Store genau gestartet ist, kann also nicht lang gewesen sein, $250,000 verdient hat. Nice. Und seit dem 11. Juli, der Tweet ist vom 18. September, also 3 Monate. Ist eine Erfolgsstory und es wurde ja rauf und runter gefeatured auch die erste Zeit. Zwei Monate, Juli, August, September, ja, 2 Monate. Was waren denn so eure ersten Apps? Carcassonne. Was, echt so spät hast du angefangen? Du hast so spät angefangen. Nee, meine erste App war irgendwie so eine wo du Zeug, was du verliehen hast, tracken konntest. Ja, das haben so Studenten geschrieben. 5 € hat das gekostet. Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch mal ganz runtergescrollt in meiner Liste und Landromat ist auch die erste App, die da auftaucht für mich. Und die ersten Spiele? Also bei mir Trism tatsächlich. Also Trism habe ich bis heute nicht gekauft. Lustigerweise. Hat mich damals nicht so interessiert. Mein erstes Spiel war wahrscheinlich Monkey Ball. Super Monkey Ball. Es wurde ja auch auf der Keynote schon vorab vorgestellt. Dann Tap Tap Revenge und Enigmo. Ja. Meine ersten Apps waren tatsächlich Landromat, AP Mobile, weil ich da die Entwicklerin kenne. Dann AIM Chat Client. Und dann irgendwie NetNewsWire und New York Times App und so Kram. Dann gib uns doch mal den Tipp, Martin, wo kann man denn nachgucken, was die ältesten Apps sind? Naja, also muss doch irgendwo im App Store sein, oder? Das ist ganz simpel, du gehst in den App Store und gehst auf deinen Avatar rechts oben, Purchases und scrollst einfach sehr lange. Und Gott. So, jetzt muss ich aber noch. Musst du auf Not on this iPhone gehen? Ja, gut. Hast du jetzt gerade aus Versehen gemacht? Warum muss ich auf Not on this iPhone? Nee, das ist egal. Naja, wenn du was gepurchased hast und dann ging er schnell. Er zeigt ja trotzdem, dass... Fuck, meine erste App war tatsächlich Remote. Ah. Meine erste war NetNewsWire. Und ich hatte auch, ich hatte auch den Instant Messenger drauf, warum das? Ja. Und mein erstes Spiel war tatsächlich Adventure. Das erste Text-Adventure, was es gab. Mein erstes Spiel war Tap-Tap. Oh Gott. Tap-Tap Revenge. Die App, die ich immer noch benutze, ist Shazam. Oh. Shazam. Ist tatsächlich 2008 erschienen, dass damals die Technik überhaupt so weit war. Ja. Ah, Zenbound habe ich auch gespielt. Oh, und Galcon war ganz früh. Oh ja, stimmt. Das ist jetzt der Punkt, wo wir das Engagement einbauen für das Publikum, nämlich schreibt uns auf Twitter doch eure ersten Apps. Schreibt sie in die Kommentare. Genau. Oder so. Ja. Ja. Nein, moderne Podcasts machen das sozusagen. Hinterlasst uns bei iTunes ein Review und sagt auch, was eure erste App war. Genau, denn das Review hilft uns, dass wir in iTunes mehr Sichtbarkeit bekommen und besser gerankt oder so werden und Leute dann mehr uns hören und wir besser gerankt werden. Ja. Und unseren Patreon unterstützen. Genau. Ja. Apropos erste Apps. Den Übergang zu machen. Du programmierst wie die erste App. Meine erste PS3-App. Ja, war Journey. Mein erstes PS3-Spiel. Sattelst du um, machst du nicht mehr für iOS? Nein, ich habe Journey leider nicht entwickelt. Also Journey von That Game Company, ich habe viel in diesem Podcast darüber geredet. Jahre später kommt jetzt, aus welchen Gründen auch immer, bei Eurogamer von Johnny Cullen ein Artikel drüber, über die Probleme bei der Entwicklung und die Designentscheidungen. Wenn man alles, was es über Journey gibt, schon vorher angeguckt und gelesen hat, dann kommt da nichts Neues. Aber es ist eine schöne Zusammenfassung, kann man sich mal durchlesen und ergibt auch alles viel Sinn. Und was man ja nicht unterschätzen darf, ist, dass That Game Company ja wirklich geschafft hat, ein Multiplayer-Spiel ohne Harassment zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Achievement, definitiv, was sie für immer für sich mit sich rumtragen können. Oh yeah. Ja, wir kommen nahtlos zum Konsum. Und ich fange an mit etwas, was mich die letzte Woche so ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe mir nämlich endlich mal vorgenommen, was ich schon lange tun wollte, nämlich Homebridge hier aufsetzen für mich zu Hause auf einem kleinen Raspberry Pi. Und so fängt's an. Ja, so fängt's an. Für alle, denen das jetzt nicht sagt, Homebridge ist eine Software, die man an HomeKit anbindet sozusagen und die dann auch mit anderen Smart-Geräten kommunizieren kann, die nicht offiziell HomeKit-zertifiziert sind. Sprich, man kann sich dann zum Beispiel billige Smart-Steckdosen auf Amazon kaufen und die dann an HomeKit anbinden. Oder zum Beispiel den Amazon-Dash-Button umfunktionieren und als HomeKit-Schalter benutzen, solche Geschichten. Und ich habe das Ganze auf einem sehr alten Raspberry Pi gemacht, und zwar Raspberry Pi 2B ist es, glaube ich. Der zweite, der überhaupt rauskam, wenn ich mich nicht täusche. Und dann hatte ich so ein bisschen Probleme, das zu installieren, weil irgendwie Node-Pakete nicht wollten und irgendwie die CPU nicht mehr unterstützte und Blafasel. Auf jeden Fall, lange, lange Geschichte kurz gesagt. Auf diesem Raspberry Pi läuft jetzt tatsächlich ein Docker-Image, in dem ein anderes Linux wiederum läuft, wo aber deine Homepage wenigstens schon funktioniert. Ja. Jetzt habe ich den Tobi getiltet. Ja, aber es ist jetzt soweit alles gut und dieses Homebridge tut, was es soll. Und ich habe sogar meine PlayStation 4 an HomeKit angebunden. Das heißt, ich sehe in meinem Home, ob die PlayStation an ist und ich kann sie an- und ausschalten. Ich kann meinen Beamer an- und ausschalten über so einen kleinen Infrarot-Fernbedien-Dingsi aus China für 20 Euro. Und ich bin sehr glücklich. Ich habe das ja lange für albern gehalten und jetzt habe ich irgendwie hier alles smartifiziert und das ist so Briefmarken sammeln für Nerds, glaube ich. Also für andere Nerds. Ich kann das sehr empfehlen. Also gerade wenn ihr Hardware habt, die nicht direkt an HomeKit funktioniert, guckt euch das mal an, ob ihr das machen wollt. Wenn ihr das irgendwie mal aufgesetzt habt, dann läuft es durch und macht keinen Stress. Tja, krass. Ja. Als nächstes soll es um Mite gehen. Genau, also Mite habe ich ja schon oft erwähnt im Laufe der Jahre. Mite ist ein Tracking-System für Arbeitszeiten, was nur online funktioniert. Also es ist sozusagen, du loggst dich in eine Webseite ein und trackst deine Zeiten da. Hat auch keine App oder so. Es gibt viele kleine Pferdefüße, aber es ist ein System, was für mich funktioniert und deswegen benutze ich es schon lang. Ich wollte eine kleine Anekdote erzählen, weil letztens ist mir der Kragen geplatzt, weil mir passiert es halt ganz oft, dass ich so eine Zeit einstarte und dann gehe ich Mittagessen oder so und vergesse es auszuschalten gleichzeitig. Dann komme ich vom Essen wieder in die Arbeit und dann denke ich mir, okay, wie viel Zeit muss ich jetzt abrechnen? Ja. Und was halt super hilfreich wäre, ist, wenn dann die Zeit, wenn ich das Ding einstarte, auch anzeigt. Genau, und dann war gerade mal wieder dieses Problem und ich habe mir gedacht, jetzt schreibe ich denen und habe sie auch angetwittert und habe gesagt, es wäre ja voll cool, also war nicht böse, es wäre ja voll cool, wenn es dieses Feature gäbe. Und dann kam sofort ein Tweet zurück, ja, das gibt's, du musst einfach nur ein Sternchen in das Zeitfeld eingeben, wenn du die Zeit startest. Tja. Ja, und dieses Wissen wollte ich an alle eventuellen Mite-Nutzer unter den Hörern einfach weitergeben. Ja, manchmal lohnt es sich einfach nachzufragen. Und dann gibt's Features schon. Was es wohl nicht gibt, das habe ich sie auch gefragt, da kam dann nichts mehr nach. Wenn ich abends vergesse, eine Session auszuschalten, dann läuft die halt über den nächsten Tag weiter. Und ich habe plötzlich 30 Stunden gearbeitet. Ich sehe es aber am nächsten Tag nicht, weil das Interface schon auf den neuen Tag umgeswitcht ist und die eingestartete Zeit noch am Tag davor läuft. Das ist auch kein so gutes Feature. Ja. Ist ein Abo-Service, kostet ungefähr 5 € im Monat. Wie gesagt, hat Vor- und Nachteile. Jeder muss da, glaube ich, seine perfekte Lösung finden für das Zeitmanagement. Ja, apropos Abo-Service. Ich benutze schon seit längerem YouTube Red, wie es ja früher hieß. Mittlerweile heißt das nicht mehr YouTube Red, sondern es heißt YouTube Premium und ist jetzt auch offiziell in Deutschland verfügbar. Und ich wollte das nur mal kurz erwähnen, dass es das jetzt tatsächlich offiziell gibt. Und gerade für Leute, die viel YouTube gucken und quasi hier da viel konsumieren, kann sich das unter Umständen schon lohnen, weil erstens kriegt man da keine Werbung. Und zweitens, für mich der andere große Vorteil, man kann tatsächlich Videos weiterlaufen lassen und aus der YouTube-App rausgehen auf iOS. Sie spielt im Hintergrund das Audio weiter. Ja, ja. Huhu. Wow. Ja, was ist ein Premium-Feature? Das ist, okay, das ist tatsächlich Premium. Ja, und das dritte große Premium-Feature für mich ist Apps runterladen, also Videos runterladen. Sprich, man kann sich. Ach, tatsächlich? Ja, man kann sich in der YouTube-App quasi, kann man den Download-Knopf drücken und kann dann auch, wenn man gerade kein Netz hat, YouTube gucken. Wow, jetzt, also ganz ehrlich, das ist ja alles schön gut, aber jetzt bin ich irgendwie ein bisschen sauer. Ich hatte immer gedacht, du darfst sie halt nicht runterladen, so Urheberrecht, blabliblub. Und die Videos gehören den Urhebern da und deswegen kannst du halt nur streamen. Aber dass es einfach bloß ein Premium-Feature ist. Naja, also streng genommen hast du ja dann das Video nicht, sondern du hast halt einfach das nur gecached in deinem YouTube. Ach, das ist das Watch-Ever-Prinzip. Sozusagen, ja. Verstehe. Ja. Also das eigentlich, was sie sonst noch so als Premium-Feature anbieten, ist halt, dass du auch da die sogenannten YouTube-Originals gucken kannst, was halt so für YouTube Premium produzierte Serien und Filme sind. Da ist aber sehr wenig dabei, was sich tatsächlich lohnt, meines Erachtens. Aber da könnt ihr auch mal gucken, vielleicht ist ja da irgendwas dabei von YouTubern, die ihr gut findet. Ja, das ist ja ganz witzig, weil diese Netflixisierung der Content-Landschaft fand ich super, solange es nur Netflix gab. Mhm, ja. Aber jetzt, wo sich das so aufspaltet, das ist das gleiche Problem wie bei Patreon. Einen unterstützt man gern, vielleicht zwei, und dann wird es mit den Abo-Modellen halt wirklich auch schwierig. Ja, und irgendwann kommt jeder Popel-Podcast mit einem eigenen Patreon daher. Ja. Ja, du hast gerade schon erwähnt, du hättest gerne Illustrator für iPad. Das kann ich dir nicht anbieten, aber es gibt seit dieser Woche neu Affinity Designer für iPad, was ja so ein bisschen die Off-Brand-Illustrator-Variante ist. Es gibt ja schon länger Affinity Photo, was die Off-Brand-Photoshop-Variante ist, und jetzt auch Designer, und das sieht sehr gut aus. Jetzt musst du mir, du hast es ja sicher getestet, oder? Ich habe es mal aufgemacht, ich habe es nicht wirklich getestet. Ja, kannst du mir wirklich trotzdem für mich die eine Frage beantworten? Mhm. Das ist für mich das Killer-Feature. Habe ich da Anfasserpunkte und die kann ich rumziehen? Oder male ich wie bei diesem idiotischen Adobe Illustrator-verkappten Quark einfach Formen, die dann in Ankerpunkte umgesetzt werden? Meines Erachtens kannst du auch die Bézier-Kurven direkt manipulieren mit Anfasserpunkten. Okay, weil das ist ganz wichtig. Sonst kann ich nicht präzise arbeiten am iPad, und dann brauche ich gar nicht am iPad arbeiten. Nee, also soweit ich das überblicke, geht das. Das wird der Umstieg, ja. Du wirst wahrscheinlich mit Apple Pencil arbeiten, wenn du das machst, aber sollte an sich gehen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Wie viel kostet das? Jetzt gerade Einführungspreis, glaube ich, $19? Fragezeichen. Nee, 14. Okay, aber fix. 14, 15 Euro. Kein Abo, genau. 15 Euro. Jo, dann sind wir quasi auch schon fast hier durch mit der Agenda. Aber wir haben noch, wenn euch dieser Podcast zu kurz ist, haben wir vorgesorgt. Wir empfehlen nämlich noch einen anderen Podcast, wo ihr einen alten Bekannten wiederhören könnt, der sich jetzt wieder in Deutschland eingefunden hat. Es geht um den lieben Dom, und der war bei Freakshow zu Gast vor kurzem und hat da über 4 Stunden lang von seinem Amerika-Abenteuer erzählt. Also deswegen Martin, trauen wir uns auch nicht, bei uns zu haben im Moment. Martin, dann würde das Format sprengen. Da könnten wir jetzt auch gleich 4 Wochen Sommerpause machen. Genau. Also wer 4 Stunden, 37 Minuten und 24 Sekunden Zeit hat, der hört Freakshow 220, Mein Hotel brennt, mit Monkey Dom. Cool. Ja. Sehr schön. Ich hab tatsächlich schon die ersten 3 Minuten gehört. Wow. Weil ich habe zu spät davon erfahren. Ja. Das Ding, das Designer Notes, der Interviews mit Spielemachern macht, der macht das ja so, dass er jede Woche 1 Stunde released. Deswegen hat das Will Wright Interview auch 4 Folgen lang gedauert. Ja, das ist cool. Ja, und jetzt, wo Dom wieder in Deutschland ist und nicht mehr bei Firmen arbeitet, die ihm potenziell alles verbieten, nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wieder mehr Freiheit hat, kann man vielleicht hoffen, dass man ihn auch hier demnächst mal wieder hin und wieder hört. Wir wollen jetzt nichts versprechen, aber es sieht gut aus. Mehr Freiheit. Er kommt aus dem Land of the Free. anders. Ich habe noch was. Ja. Ich habe es vergessen, das einzutragen. Nachklapp. Ja. Ich habe in einer Folge, die ewig her ist, mal über ein Projekt, wo die Band They Might Be Giants jede Woche ein Musikvideo von einer upcoming Scheibe, Platte veröffentlicht haben. Die Platte ist inzwischen rausgekommen, ich glaube 2015 oder so. Ich habe das voll verpasst. Aber ich fand ein paar von den Liedern so toll, dass ich das jetzt mal ergoogelt habe, und ich habe mir die runtergeladen, gekauft in Apple Music, und die ist toll, deswegen wollte ich die empfehlen. Das heißt Glean von They Might Be Giants, und ich wollte diesen Kreis schließen, weil das ich habe gesagt, ich sag Bescheid, wenn die fertig sind, und die sind fertig. Du hast jetzt alte Fanboys-Folgen, wo du deine ganzen Versprechungen durcharbeitest. Sehr gut. Ja, bis Folge 500, und dann bin ich fertig. Habe ich alle Versprechungen gehalten. wunderbar. Gut, Fanboys, der Podcast, der seine Versprechen hält. In diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein, hoffe ich. Versprechen wir nicht, wenn es heißt Fanboys. Don't forget to like and subscribe. Genau, und supportet unseren Patreon. Is a bad